Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Arabia, Evelyn, nach dem Rennen. Arabia. North Richmond Street war als Sackgasse eine stille Straße. Ausgenommen zu der Stunde, da die Christian Brothers Schule die Jungen in die Freiheit entließ. Ein unbewohntes zweistöckiges Haus stand an ihrem Ende, abgesondert von seinen Nachbarn auf einem viereckigen Grundstück. Die anderen Häuser der Straße, des ehrbaren Lebenswandels in ihrem Innern bewusst, sahen einander mit braunen, unerschütterlichen Gesichtern an. Der vormalige Mieter unseres Hauses, ein Priester, war in dem nach hinten gelegenen Salon gestorben. Luft, die vom lange Eingeschlossensein muffig war, hing in allen Zimmern, und die Rumpelkammer hinter der Küche war mit altem, wertlosem Papier übersät. Darunter fand ich ein paar broschierte Bücher, deren Seiten wellig und feucht waren. Der Abt von Walter Scott, der gottesfürchtige Kommunikant und die Denkwürdigkeiten wie Docks. Das letzte gefiel mir am besten, da seine Blätter gelb waren. Der verwilderte Garten hinter dem Haus enthielt in der Mitte einen Apfelbaum und ein paar wuchernde Büsche. Unter einem von ihnen fand ich die rostige Fahrradpumpe des verstorbenen Mieters. Er war ein sehr mildherziger Priester gewesen. In seinem Testament hatte er Stiftungen sein gesamtes Geld und seiner Schwester die Hauseinrichtung vermacht. Wenn die kurzen Wintertage kamen, wurde es dämmerig, ehe wir noch mit dem Abendessen fertig waren. Wenn wir uns dann auf der Straße trafen, waren die Häuser düster geworden. Das Stück Himmel über uns war von einem ständig sich ändernden Violett, und ihm reckten die Lampen der Straße ihre schwachen Laternen entgegen. Die Luft war beißend kalt, und wir spielten, bis unsere Körper glühten. Unsere Rufe hallten in der stillen Straße. Der Verlauf unseres Spiels führte uns durch die dunklen, schlammigen Sträßchen hinter den Häusern, wo uns die wilden Stämme aus den Cottages Spießruten laufen ließen. Zu den Hintertüren der dunklen, tropfnassen Gärten, wo Gestank aus den Müllgruben aufstieg. Zu den dunklen, stinkenden Ställen, wo ein Kutscher das Pferd striegelte und kämmte oder Musik aus den Schnallen des Geschirrs schüttelte. Wenn wir auf die Straße zurückkehrten, füllte inzwischen Licht aus den Küchenfenstern die Unterhöfe. Sahen wir meinen Onkel um die Ecke kommen, so versteckten wir uns im Schatten, bis wir ihn sicher im Haus wussten. Oder trat Mengens Schwester hinaus auf die Türschwelle, um ihren Bruder zum Tee hereinzurufen. So beobachteten wir aus unserem Schatten, wie sie die Straße auf- und abspähte. Wir warteten, um zu sehen, ob sie bleiben oder hineingehen würde. Und wenn sie blieb, kamen wir aus unserem Schatten hervor und gingen resigniert zu Mengens Treppe. Sie wartete auf uns, und das aus der halboffenen Tür fallende Licht umriss ihre Gestalt. Ihr Bruder neckte sie immer, ehe er gehorchte, und ich stand am Gitterzaun und sah sie an. Ihr Kleid schwang, wenn sie den Körper bewegte, und der weiche Strang ihres Haars wurde von einer Seite auf die andere geworfen. Jeden Morgen lag ich auf dem Fußboden im vorderen Salon und beobachtete ihre Tür. Das Rollo war bis auf weniger als einen Zoll auf den Fensterrahmen herabgezogen, so dass ich nicht gesehen werden konnte. Wenn sie auf die Türschwelle trat, hüpfte mein Herz. Ich rannte auf den Flur, griff meine Bücher und folgte ihr. Ich behielt ihre braune Gestalt unverwandt im Auge, und wenn wir uns der Stelle näherten, wo unsere Wege sich trennten, beschleunigte ich den Schritt und überholte sie. So geschah es Morgen für Morgen. Ich hatte nie mit ihr gesprochen, ein paar beiläufige Worte ausgenommen, und dennoch wirkte ihr Name wie ein Weckruf auf all mein törichtes Blut. Ihr Bild begleitete mich selbst an Orte, die für Romanzen am allerungeeignetsten sind. Wenn an Samstagabenden meine Tante auf den Markt ging, musste ich mitgehen, um einige der Pakete zu tragen. Wir gingen durch die flimmernden Straßen, angerempelt von betrunkenen Männern und feilschenden Frauen, umgeben von den Flüchen der Arbeiter, den schrillen Litaneien von Ladenschwängeln, die bei Fässern mit Schweinsfettbacken Wache hielten, den nasalen Melodien von Straßensängern, die einen Come All You über O'Donovan Rossa oder eine Ballade über die Leiden unseres Heimatlands sangen. Diese Geräusche verschmolzen mir zu einem einzigen Lebensgefühl. Ich stellte mir vor, ich trüge meinen Kelch sicher durch eine dichte Menge von Feinden. In seltsamen Gebeten und Lobpreisungen, die ich selber nicht verstand, drängte sich mir zuweilen ihr Name auf die Lippen. Meine Augen waren oft voller Tränen, ich wusste nicht warum. Und zu Zeiten schien sich eine Flut aus meinem Herzen in meine Brust zu ergießen. Ich dachte kaum an die Zukunft. Ich wusste nicht, ob ich je mit ihr sprechen würde oder nicht. Oder wie ich, wenn ich mit ihr spreche, ihr meine verwirrte Anbetung zu verstehen geben sollte. Aber mein Körper war wie eine Harfe, und ihre Worte und Gebärden waren wie Finger, die über die Saiten strichen. Eines Abends ging ich in den hinteren Salon, in dem der Priester gestorben war. Es war ein dunkler, regnerischer Abend, und im Haus war kein Geräusch. Durch eine der zerbrochenen Scheiben hörte ich den Regen auf die Erde schlagen. Die feinen Wassernadeln spielten unaufhörlich auf den durchweichten Beeten. Irgendeine ferne Lampe oder ein erleuchtetes Fenster schimmerte unter mir. Ich war dankbar dafür, dass ich so wenig sehen konnte. Alle meine Sinne schienen sich verschleiern zu wollen. Und da ich fühlte, dass ich ihnen gleich entschlüpfen würde, presste ich die Handflächen zusammen, bis sie zitterten, und murmelte viele Male, »O Geliebte, O Geliebte!« Schließlich sprach sie mich an. Als sie die ersten Worte an mich richtete, war ich dermaßen verwirrt, dass ich nicht wusste, was ich antworten sollte. Sie fragte mich, ob ich zum Araby ginge. Ich habe vergessen, ob ich ja oder nein antwortete. »Es wäre ein himmlischer Bazar«, sagte sie. »Sie ging liebend gern hin.« »Und warum kannst du nicht?« fragte ich. Beim Sprechen drehte sie einen silbernen Armreifen immer wieder um ihr Handgelenk. »Sie könne nicht gehen«, sagte sie, »weil sie diese Woche in ihrem Kloster Exerzitien hätten.« Ihr Bruder und zwei andere Jungen balgten sich um ihre Mützen, und ich stand allein am Gitterzaun. Sie hatte eine der Eisenspitzen gefasst und beugte ihren Kopf zu mir herüber. Der Schein der Lampe gegenüber unserer Haustür erfasste die weiße Wölbung ihres Halses, erhellte das dort anliegende Haar, fiel dann abwärts und erhellte die Hand auf dem Gitter. Er fiel über eine Seite ihres Kleides und erfasste den weißen Saum eines Unterrocks, der ein wenig hervorsah, während sie so ungezwungen dastand. »Aber du kannst ja«, sagte sie. »Wenn ich gehe«, sagte ich, »bringe ich dir etwas mit.« Welche unzähligen Torheiten verheerten von diesem Abend an meine Gedanken im Wachen wie im Schlafen. Gerne hätte ich die dazwischenliegenden öden Tage ausgelöscht. Ich sträubte mich gegen die Arbeit in der Schule. Bei Nacht in meinem Schlafzimmer und bei Tage im Klassenzimmer trat ihr Bild zwischen mich und die Seite, die ich mich zu lesen mühte. Die Silben des Wortes »Araby« wurden mir zugerufen durch die Stille, in der meine Seele schwelgte, und breiteten einen morgenländischen Zauber über mich. Ich bat um die Erlaubnis, am Samstagabend zum Bazar gehen zu können. Meine Tante war überrascht und hoffte, es handle sich nicht um irgendeine freimaurerische Sache. In der Schule beantwortete ich wenig Fragen. Ich beobachtete, wie das Gesicht meines Lehrers von Freundlichkeit zu Strenge überging. Er hoffte, ich finge nicht an zu faulenzen. Ich vermochte, meine streunenden Gedanken nicht zusammenzuhalten. Ich hatte kaum Geduld mit der ernsten Arbeit des Lebens, die mir jetzt, da sie zwischen mir und meinem Begehren stand, wie eine Kinderei vorkam, eine widerwärtige, eintönige Kinderei. Am Samstagmorgen erinnerte ich meinen Onkel, dass ich abends zum Bazar gehen wollte. Er machte sich an der Flurgarderobe zu schaffen, suchte die Hutbürste und antwortete mir kurz angebunden, »Ja, Junge, ich weiß.« Da er im Flur war, konnte ich nicht in den vorderen Salon gehen und mich ans Fenster legen. Ich verließ schlechter Laune das Haus und ging langsam zur Schule. Die Luft war mitleidlos rau. Und schon jetzt schwante mir nichts Gutes. Als ich zum Abendessen nach Hause kam, war mein Onkel noch nicht da. Aber es war noch früh. Ich saß und starrte eine Zeit lang die Uhr an, und als ihr Ticken mir auf die Nerven zu gehen begann, verließ ich das Zimmer. Ich stieg die Treppe hinauf in den oberen Teil des Hauses. Die hohen, kalten, leeren, düsteren Räume befreiten mich, und singend ging ich von Zimmer zu Zimmer. Aus dem Vorderfenster sah ich meine Kameraden unten auf der Straße spielen. Ihre Rufe erreichten mich gedämpft und undeutlich, und ich lehnte meine Stirn an das kühle Glas und blickte hinüber zu dem dunklen Haus, wo sie wohnte. Vielleicht eine Stunde lang stand ich so und sah nichts als die braun gekleidete Gestalt, die mir meine Fantasie vorspielte. Zart vom Lampenlicht berührt, an der Wölbung des Halses, an der Hand, auf dem Gitterzaun und am Saum unter dem Kleid. Als ich wieder nach unten kam, fand ich Mrs. Mercer am Feuer sitzen. Sie war eine alte, schwatzhafte Frau, die Witwe eines Pfandleihers, die für irgendeinen frommen Zweck alte Briefmarken sammelte. Ich musste den Teetischklatsch über mich ergehen lassen. Die Mahlzeit zog sich über eine Stunde hin und noch immer kam mein Onkel nicht. Mrs. Mercer stand auf, um zu gehen. Es tue ihr leid, dass sie nicht länger warten könne, aber es sei 8 durch und sie sei so spät nicht mehr gerne draußen, da die Nachtluft ihr nicht gut tue. Als sie weg war, begann ich mit geballten Fäusten im Zimmer auf- und abzugehen. Meine Tante sagte, ich fürchte, diesen Abend unseres Herrn wird es nichts mehr mit deinem Bazar. Um 9 Uhr hörte ich den Hausschlüssel meines Onkels in der Flurtür. Ich hörte, wie er mit sich selber sprach und hörte, wie der Garderobenständer schwankte, als er die Last seines Mantels aufgenommen hatte. Ich wusste mir diese Zeichen zu deuten. Als er mit seinem Abendessen halb fertig war, bat ich ihn, mir das Geld zu geben, um zum Bazar zu gehen. Er hatte es vergessen. »Die Leute sind im Bett und schlafen längst«, sagte er. Ich lächelte nicht. Meine Tante fuhr ihn energisch an. »Kannst du ihm nicht das Geld geben und ihn gehen lassen? Du hast ihn sowieso lange genug warten lassen.« Mein Onkel sagte, es tue ihm sehr leid, dass er es vergessen habe. Er sagte, er glaube an das alte Sprichwort, immer Arbeit, nie ein Spiel, wird dem Knaben Hans zu viel. Er fragte, wo ich hin wolle, und als ich es ihm zum zweiten Mal gesagt hatte, fragte er, ob ich des Arabers Abschied von seinem Ross kenne. Als ich die Küche verließ, schickte er sich gerade an, meiner Tante die Anfangszeilen des Gedichts zu deklamieren. Ich hielt ein 2-Schilling-Stück fest in der Hand, als ich die Buckingham Street zum Bahnhof hinuntermarschierte. Der Anblick der von Käufern wimmelnden und vom Gaslicht hell leuchtenden Straßen rief mir den Zweck meiner Reise wieder ins Gedächtnis. Ich nahm im 3. Klassewagen eines verlassenen Zuges Platz. Nach unerträglich langem Warten rollte der Zug langsam aus dem Bahnhof. Er kroch vorbei an verfallenden Häusern und über den glitzernden Fluss. Auf dem Bahnhof Westland Row drängte eine Menge Menschen an die Wagentüren, aber die Gepäckträger drückten sie zurück, denn es war, wie sie sagten, ein Sonderzug für den Bazar. Ich blieb allein in dem kahlen Wagen. Ein paar Minuten später hielt der Zug an einem provisorischen Holzbahnsteig. Ich ging hinaus auf die Straße und sah an dem erleuchteten Zifferblatt einer Uhr, dass es 10:50 war. Vor mir befand sich ein großes Gebäude, auf dem der magische Name prangte. Ich konnte keinen Sixpenny-Eingang finden, und da ich fürchtete, dass der Bazar geschlossen würde, ging ich schnell durch ein Drehkreuz und reichte einem müde aussehenden Mann einen Schilling. Ich fand mich in einer weiten Halle, um die sich in halber Höhe eine Galerie zog. Fast alle Stände waren geschlossen und der größere Teil der Halle lag im Dunkel. Mir fiel eine Stille auf, die der Stille in einer Kirche nach dem Gottesdienst glich. Schüchtern ging ich in die Mitte des Basars. Ein paar Leute hatten sich um die Stände gesammelt, die noch offen waren. Vor einem Vorhang, auf dem bunte Lampen die Wörter Café Chantant bildeten, zählten zwei Männer Geld auf einem Tablett. Ich horchte auf das Klimpern der fallenden Münzen. Mich nur mühsam erinnernd, warum ich gekommen war, ging ich zu einem der Stände hinüber und sah mir prüfend Porzellanvasen und geblümte Teegeschirre an. An der Tür des Standes unterhielt sich eine junge Dame, lachend, mit zwei jungen Herren. Ich bemerkte ihren englischen Akzent und hörte ihre Unterhaltung unkonzentriert mit an. Oh, sowas habe ich aber nie gesagt. Oh doch, oh nein. Hat sie das nicht gesagt? Doch, ich habe es gehört. Oh, so ein Schwindelmeier. Als die junge Dame mich bemerkte, kam sie herüber und fragte, ob ich etwas kaufen wolle. Ihre Stimme klang nicht ermutigend. Sie schien nur aus Pflichtgefühl mit mir gesprochen zu haben. Ich sah demütig auf die großen Krüge, die wie morgenländische Wachen zu beiden Seiten des dunklen Eingangs zu dem Stand postiert waren, und murmelte: »Nein, danke sehr.« Die junge Dame rückte an einer der Vasen und ging zu den beiden jungen Männern zurück. Sie unterhielten sich weiter über das gleiche Thema. Ein oder zweimal warf mir die junge Dame über die Schulter einen kurzen Blick zu. Ich blieb noch etwas vor ihrem Stand stehen, obwohl ich wusste, dass mein Verweilen keinen Zweck hatte, um mein Interesse an ihren Waren etwas glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Dann wandte ich mich langsam ab und ging die Mitte des Basars entlang. Ich ließ die beiden Pennies gegen das Sixpence-Stück in meiner Tasche klimpern. Ich hörte eine Stimme von einem Ende der Galerie her rufen, dass das Licht aus sei. Der obere Teil der Halle war jetzt vollkommen dunkel. In die Dunkelheit hinaufspähend sah ich mich selber als ein Wesen, von Eitelkeit getrieben und lächerlich gemacht. Und meine Augen brannten vor Qual und vor Zorn. Arabia mit Karin Anselm, Peter Fricke und Nico Holonitsch. Evelyn. Sie saß am Fenster und sah zu, wie der Abend in die Straße eindrang. Ihr Kopf war an die Fenstervorhänge gelehnt und in ihrer Nase war der Geruch von staubigem Kreton. Sie war müde. Wenige Menschen gingen vorüber. Der Mann aus dem letzten Haus kam auf dem Heimweg vorbei. Sie hörte seine Schritte auf dem Betonpflaster klappern und später auf dem Schlackenweg vor den neuen roten Häusern knirschen. Früher einmal war da ein Feld gewesen, auf dem sie jeden Abend mit den Kindern von anderen Leuten gespielt hatten. Dann kaufte ein Mann aus Belfast das Feld und baute Häuser darauf. Nicht solche kleinen braunen Häuser wie ihre, sondern helle Backsteinhäuser mit glänzenden Dächern. Die Kinder der Straße spielten immer zusammen auf jenem Feld. Die Devines, die Waters, die Duns, der kleine Krüppel Keogh. Sie und ihre Brüder und Schwestern. Ernest jedoch spielte nie mit. Er war zu erwachsen. Ihr Vater jagte sie oft mit seinem Schwarzdornstock aus dem Feld in die Häuser. Aber gewöhnlich stand der kleine Keogh immer Schmiere und rief, wenn er ihren Vater kommen sah. Trotzdem waren sie damals anscheinend ganz glücklich gewesen. Ihr Vater war damals noch nicht so schlimm und außerdem lebte ja ihre Mutter noch. Das war lange her. Sie und ihre Brüder und Schwestern waren alle erwachsen. Ihre Mutter war tot. Tissy Dunn war auch tot. Und die Waters waren nach England zurückgekehrt. Alles ändert sich. Jetzt würde sie fortgehen, wie die anderen ihr Elternhaus verlassen. Elternhaus. Sie blickte sich im Zimmer um, musterte alle seine vertrauten Gegenstände, die sie so viele Jahre lang einmal die Woche abgestaubt hatte, und fragte sich, wo in aller Welt der ganze Staub bloß herkomme. Vielleicht würde sie diese vertrauten Gegenstände, von denen jemals getrennt zu werden, sie sich nie hatte träumen lassen, nie mehr wiedersehen. Und doch hatte sie während all der Jahre nie den Namen des Priesters herausbekommen, dessen vergilbende Fotografie an der Wand über dem kaputten Harmonium neben dem Farbdruck der Verheißungen hing, die der seligen Margaret Marie Alacoque gemacht worden waren. Er war ein Schulfreund ihres Vaters gewesen. Wann immer ihr Vater die Fotografie einem Besucher zeigte, ging er mit einem beiläufigen Wort darüber weg. Er ist jetzt in Melbourne. Sie hatte eingewilligt, vorzugehen, ihr Elternhaus zu verlassen. War das klug? Sie versuchte, beide Seiten der Frage gegeneinander abzuwägen. Im Elternhaus hatte sie auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf und zu essen. Um sich hatte sie die, die sie ihr ganzes Leben gekannt hatte. Natürlich musste sie zu Hause und im Geschäft hart arbeiten. Was würden sie im Laden von ihr sagen, wenn herauskam, dass sie mit einem Burschen davongelaufen war? Dass sie närrisch war vielleicht. Und ihre Stelle würde durch eine Anzeige neu besetzt werden. Miss Gavin wäre froh. Sie hatte sie immer auf dem Kieker gehabt. Vor allem immer dann, wenn Leute zuhörten. Miss Hill, sehen Sie denn nicht, dass diese Damen warten? Nicht zu verschlafen gucken, Miss Hill. Bitte. Dem Laden würde sie nicht viele Tränen nachweinen. Aber in ihrem neuen Heim, in einem fernen, unbekannten Land, würde es anders sein. Sie wäre dann verheiratet, sie, Evelyn. Die Leute würden sie dann mit Respekt behandeln. Sie würde nicht behandelt werden wie einst ihre Mutter. Selbst jetzt, obwohl sie doch über 19 war, fühlte sie sich manchmal nicht sicher vor der Gewalttätigkeit ihres Vaters. Sie wusste, es war das, was ihr das Herzklopfen verursacht hatte. Als sie heranwuchsen, war er nie auf sie losgegangen, so wie er immer auf Harry und Ernest losging, weil sie ein Mädchen war. Aber seit einiger Zeit hatte er angefangen, ihr zu drohen und zu sagen, was er mit ihr machen würde, wenn er sich nicht um ihrer toten Mutter willen zurückhielte. Und jetzt hatte sie niemanden, der sie in Schutz nahm. Ernest war tot, und Harry, der im Devotionalienhandel war, reiste fast immer irgendwo im Land umher. Außerdem hatten die unvermeidlichen Geldzankereien am Samstagabend angefangen, ihr unaussprechlich lästig zu werden. Sie gab stets ihren ganzen Lohn, 7 Schilling, und Harry schickte immer, was er konnte. Aber die Schwierigkeit war, irgendwelches Geld von ihrem Vater zu bekommen. Er sagte, sie verschwende immer das Geld, sie habe nichts im Kopf, er würde ihr doch nicht sein schwer verdientes Geld geben, damit sie es zum Fenster hinausschmeiße und vieles mehr. Denn an Samstagabenden war er gewöhnlich ziemlich schlimm. Schließlich gab er ihr das Geld dann doch und fragte sie, ob sie eigentlich die Absicht habe, das Sonntagsessen einzukaufen. Dann musste sie so schnell wie möglich hinausstürzen und ihre Einkäufe machen, ihre schwarze Lederbörse fest in der Hand, während sie sich mit den Ellbogen den Weg durch die Menge bahnte. Und erst spät kehrte sie beladen mit ihren Vorräten nach Hause zurück. Es war harte Arbeit für sie, den Haushalt in Ordnung zu halten und dafür zu sorgen, dass die beiden jüngeren Kinder, die ihr anvertraut waren, regelmäßig zur Schule gingen und regelmäßig zu essen bekamen. Es war harte Arbeit, ein hartes Leben. Aber jetzt, da sie im Begriff war, es zu verlassen, fand sie es kein gänzlich unerträgliches Leben. Sie war im Begriff, mit Frank ein neues Leben zu erforschen. Frank war sehr gut, männlich, offenherzig. Sie sollte mit ihm auf der Nachtfähre wegfahren, um seine Frau zu werden. Und mit ihm in Buenos Aires zu leben, wo sein Heim auf sie wartete. Wie gut erinnerte sie sich an das erste Mal, als sie ihn sah. Er logierte in einem Haus an der Hauptstraße, wo sie immer Besuche machte. Es schien erst einige Wochen her zu sein. Er stand am Tor, die spitze Mütze nach hinten geschoben, und sein Haar fiel nach vorne, in ein bronzenes Gesicht. Dann hatten sie sich kennengelernt. Jeden Abend holte er sie vom Laden ab und brachte sie nach Hause. Er ging mit ihr in die Zigeunerin, und sie war in gehobener Stimmung, als sie mit ihm zusammen in einem ungewohnten Teil des Theaters saß. Er hatte Musik schrecklich gern und sang selber ein wenig. Die Leute wussten, dass sie miteinander gingen. Und wenn er sang vom Mädchen, das den Seemann liebt, fühlte sie sich stets angenehm verwirrt. Aus Spaß nannte er sie immer Poppins. Zuerst war es ihr aufregend vorgekommen, einen Burschen zu haben. Und dann hatte sie Gefallen an ihm gefunden. Er wusste Geschichten von fernen Ländern. Er hatte als Schiffsjunge für 1 Pfund im Monat auf einem Schiff der Allen-Linie im Kanada-Dienst angefangen. Er nannte ihr die Namen der Schiffe, auf denen er gewesen war, und die Namen der verschiedenen Linien. Er war durch die Magellanstraße gefahren und er erzählte ihr Geschichten über die schrecklichen Patagonier. Er sei in Buenos Aires auf die Füße gefallen, sagte er, und in die alte Heimat sei er nur herübergekommen, um Ferien zu machen. Natürlich hatte ihr Vater von der Affäre Wind bekommen und ihr verboten, irgendetwas mit ihm zu tun zu haben. »Ich kenne diese Seesäcke«, sagte er. Eines Tages hatte er mit Frank gestritten und danach musste sie ihren Geliebten heimlich treffen. Der Abend wurde dunkler auf der Straße. Das Weiß der beiden Briefe auf ihrem Schoß wurde undeutlich. Der eine war an Harry, der andere an ihren Vater. Ernest war ihr der Liebste gewesen, aber auch Harry mochte sie gern. Ihr Vater wurde in letzter Zeit alt, stellte sie fest. Er würde sie vermissen. Manchmal konnte er sehr nett sein. Vor noch nicht so langer Zeit, als sie einen Tag lang das Bett hüten musste, hatte er ihr eine Gespenstergeschichte vorgelesen und am Feuer für sie Toast gemacht. Ein andermal, als ihre Mutter noch am Leben war, hatten sie alle zusammen einen Ausflug zum Hill of Hoth gemacht. Sie erinnerte sich, wie ihr Vater sich die Haube ihrer Mutter aufgesetzt hatte, um die Kinder zum Lachen zu bringen. Ihre Zeit wurde allmählich knapp. Aber sie blieb weiter am Fenster sitzen, lehnte den Kopf an den Fenstervorhang und atmete den Geruch von staubigen Kreton ein. Weit entfernt auf der Straße konnte sie eine Drehorgel hören. Sie kannte die Melodie. Seltsam, dass sie ausgerechnet an diesem Abend zu hören war und sie an das Versprechen erinnerte, das sie ihrer Mutter gegeben hatte. Ihr Versprechen, das Elternhaus, so lang sie konnte, zusammenzuhalten. Sie musste an die letzte Nacht der Krankheit ihrer Mutter denken. Wieder war sie in dem engen, dunklen Zimmer auf der anderen Seite des Flurs und draußen hörte sie eine wehmütige italienische Melodie. Den Drehorgelmann hatte man aufgefordert zu verschwinden und ihm Sixpence gegeben. Sie musste daran denken, wie ihr Vater zurück ins Krankenzimmer gestelzt war und gesagt hatte, diese verdammten Italiener, hier herüberzukommen. Während sie so sann, drang ihr die Vorstellung von dem kläglichen Leben ihrer Mutter wie eine Verwünschung bis ins Mark. Dieses Leben aus banalen Opfern, das schließlich im Wahnsinn endete. Sie zitterte, als sie ihre Mutter wieder mit törichter Hartnäckigkeit sagen hörte. Der Ravon Seron. Vom jähen Schrecken gepackt stand sie auf. Fliehen. Sie musste fliehen. Frank würde sie retten. Er würde ihr Leben schenken, vielleicht auch Liebe. Aber sie wollte leben. Warum sollte sie unglücklich sein? Sie hatte ein Anrecht auf Glück. Frank würde sie in seine Arme nehmen, sie in seine Arme schließen. Er würde sie retten. Sie stand in der hin- und herdrängenden Menge auf den Landungsbrücken am Northwall Quay. Er hielt ihre Hand, und sie wusste, dass er auf sie einsprach, dass er immer wieder etwas von der Überfahrt sagte. Die Landungsbrücken waren voller Soldaten mit braunen Gepäckstücken. Durch die weiten Türen der Schuppen erblickte sie ein Stück der schwarzen Masse des Schiffes, das mit erleuchteten Bullaugen an der Mauer des Quays lag. Sie antwortete nichts. Ihre Wangen fühlten sich bleich und kalt. Und aus einem Labyrinth der Seelennot heraus bat sie Gott, ihr den Weg zu weisen, ihr zu zeigen, was ihre Pflicht war. Die Schiffssirene tönte lang und kummervoll in den Nebel. Wenn sie ginge, wäre sie morgen mit Frank auf dem Meer, unterwegs nach Buenos Aires. Ihre beider Überfahrt war gebucht. Konnte sie noch zurück nach allem, was er für sie getan hatte? Ihre Seelennot verursachte ihrem Körper Übelkeit und immerfort bewegte sie die Lippen in stummem, inbrünstigem Gebet. Eine Glocke dröhnte gegen ihr Herz. Sie fühlte, wie er ihre Hand packte. »Komm!« Alle Wasser der Welt brandeten um ihr Herz. Er zog sie in sie hinein. Er würde sie ertrinken lassen. Sie klammerte sich mit beiden Händen an das Eisengitter. »Komm!« »Nein, nein, nein.« Es war unmöglich. Wild umklammerten ihre Hände das Eisen. Inmitten der Wasser stieß sie einen Schrei der Qual aus. »Evelyn! Evi!« Er trat schnell hinter die Absperrung und rief ihr zu, ihm zu folgen. Er wurde angebrüllt, er solle weitergehen. Aber immer noch rief er nach ihr. Sie richtete ihr weißes Gesicht auf ihn, passiv, wie ein hilfloses Tier. Ihre Augen gaben ihm kein Zeichen der Liebe oder des Abschieds oder des Erkennens. Evelyn mit Brigitte Hubmeier und Thomas Thieme. Nach dem Rennen. Die Wagen kamen nach Dublin hereingerast. Wie Kugeln glitten sie gleichmäßig die Rille der Naas Road entlang. Auf der Höhe des Hügels in Inchicore hatten sich Trauben von Schaulustigen angesammelt, um die Wagen heimwärtskariolen zu sehen. Und durch diesen Kanal der Armut und der Untätigkeit jagte der Kontinent seinen Reichtum und seinen Gewerbefleiß. Hin und wieder brachen die Menschentrauben in die Hochrufe der dankbar Unterdrückten aus. Ihre Sympathie indessen gehörte dem blauen Wagen, den Wagen ihrer Freunde, der Franzosen. Die Franzosen waren überdies die eigentlichen Sieger. Ihre Mannschaft hatte anständig abgeschnitten. Sie waren auf den zweiten und dritten Platz gekommen. Und von dem Fahrer des siegreichen deutschen Wagens hieß es, er sei Belgier. Jeder blaue Wagen wurde darum mit doppeltem Jubel begrüßt, wenn er auf der Höhe des Hügels ankam. Und jeder Jubel wurde von denen im Wagen mit Lächeln und Kopfnicken quittiert. In einem dieser schmucken Wagen saß eine Gesellschaft von vier jungen Männern, deren Stimmung im Augenblick den Pegel erfolgreichen Franzosentums weit überschritten zu haben schien. Ja, diese vier jungen Männer waren nahezu übermütig. Es waren Charles Seguin, der Besitzer des Wagens, André Rivière, ein junger Elektriker kanadischer Herkunft, ein riesiger Ungar namens Villono und ein sehr gepflegter junger Mann namens Doyle. Seguin war guter Dinge, weil er unverhofft im Voraus einige Aufträge erhalten hatte. Er hatte vor, demnächst in Paris eine Automobilfirma aufzumachen. Und Rivière war guter Dinge, weil er der Leiter der Firma werden sollte. Darüber hinaus waren diese beiden jungen Männer, die Cousins waren, wegen des Erfolgs der französischen Wagen guter Dinge. Villono war guter Dinge, weil er ein sehr zufriedenstellendes Lunch hinter sich hatte. Und außerdem war er von Natur aus Optimist. Der vierte im Bunde jedoch war zu aufgeregt, um wirklich glücklich zu sein. Er war etwa 26 Jahre alt, hatte einen weichen, hellbraunen Schnurrbart und ziemlich unschuldig dreinblickende graue Augen. Sein Vater, der sein Leben als fortgeschrittener Nationalist begonnen hatte, hatte seine Ansichten früh gemäßigt. Er war als Fleischer in Kingstown zu seinem Geld gekommen und durch die Eröffnung von Läden in und um Dublin hatte er sein Geld vervielfacht. Er hatte auch das Glück gehabt, sich einige der Lieferverträge mit der Polizei zu sichern, und am Ende war er so reich geworden, dass er in den Dubliner Zeitungen als Geldmagnat bezeichnet wurde. Er hatte seinen Sohn auf ein großes katholisches College in England geschickt und danach zum Jurastudium auf die Universität Dublin. Sehr ernsthaft allerdings studierte Jimmy nicht, und eine Zeit lang war sein Lebenswandel nicht der solideste. Er hatte Geld und er war beliebt, und er teilte seine Zeit aufs Verwunderlichste zwischen musikalischen und automobilistischen Kreisen. Dann war er für ein Trimester nach Cambridge geschickt worden, um das Leben ein wenig kennenzulernen. Vorwurfsvoll, aber insgeheim stolz auf den Exzess, hatte sein Vater seine Rechnungen bezahlt und ihn nach Hause zurückgeholt. In Cambridge hatte er Seguin kennengelernt. Bisher waren sie nicht viel mehr als bloße Bekannte. Aber Jimmy fand etliches Vergnügen an der Gesellschaft eines Mannes, der so viel von der Welt gesehen hatte und angeblich einige der größten Hotels in Frankreich besaß. Ein solcher Mann war, wie sein Vater auch fand, die Bekanntschaft wohl wert. Auch wenn er nicht der charmante Gesellschafter gewesen wäre, der er war. Auch Villeneuve war unterhaltsam, ein glänzender Pianist, aber unglücklicherweise sehr arm. Der Wagen setzte mit seiner Ladung übermütiger Jugend fröhlich seinen Weg fort. Die beiden Cousins saßen auf dem Vordersitz, Jimmy und sein ungarischer Freund saßen hinten. Villeneuve war ganz entschieden in bester Stimmung. Über Meilen der Straße hin summte er melodisch in seinem tiefen Bass. Die Franzosen warfen Gelächter und Scherzworte über die Schulter, und oft musste sich Jimmy nach vorne recken, um die flinken Bemerkungen mitzubekommen. Das war für ihn nicht so ganz angenehm, weil er den Sinn fast immer erst geistesgegenwärtig erraten und eine passende Antwort gegen den scharfen Wind zurückschreien musste. Außerdem konnte Villeneuves Gesumme jeden durcheinander bringen. Der Lärm des Wagens ebenfalls. Rasche Fortbewegung durch den Raum beschwingt einen. Berühmtheit desgleichen der Besitz von Geld. Es waren dies drei gute Gründe für Jimmys Aufregung. Er war an diesem Tag von vielen seiner Freunde in der Gesellschaft dieser Kontinentalen gesehen worden. An der Kontrolle hatte Seguin ihn einem der französischen Teilnehmer vorgestellt und auf sein verwirrt gemurmeltes Kompliment hin hatte das dunkle Gesicht des Fahrers eine Reihe blendend weißer Zähne gebleckt. Es war angenehm, nach dieser Ehrung in die profane Welt der Zuschauer zurückzukehren, die sich anstießen und ihn bedeutungsvoll ansahen. Und was das Geld anging? Er hatte tatsächlich eine große Summe zu seiner Verfügung. Seguin würde es vielleicht für keine große Summe halten, doch Jimmy, der zeitweiligen Irrtümern zum Trotz, im Herzen der Erbe solider Instinkte war, wusste wohl, wie mühsam es zusammengebracht worden war. Dieses Wissen hatte seine Rechnungen bis dahin im Rahmen vernünftigen Leichtsinns gehalten. Und wenn er der im Geld latent enthaltenen Arbeit so bewusst gewesen war, wo es sich lediglich um irgendeine Laune der gehobenen Intelligenz handelte, um wie viel mehr war er es dann jetzt, da er im Begriff stand, den größeren Teil seines Vermögens zu riskieren? Es war eine ernste Sache für ihn. Natürlich, die Investition war gut und Seguin hatte es verstanden, den Eindruck zu erwecken, dass das Schärflein irischen Geldes aus freundschaftlicher Gefälligkeit in das Kapital des Konzerns aufgenommen wurde. Jimmy hatte vor der Gerissenheit seines Vaters in geschäftlichen Dingen Respekt, und in diesem Fall war es sein Vater gewesen, der die Investition zuerst vorgeschlagen hatte. Im Automobilgeschäft wäre Geld zu machen, Geld wie Heu. Darüber hinaus besaß Seguin das unverkennbare Air des Reichtums. Jimmy machte sich daran, diesen hochvornehmen Wagen, in dem er saß, in Arbeitstage umzurechnen. Wie gleichmäßig er fuhr. In welchem Stil waren sie über die Landstraßen kariolt? Die Fahrt legte einen Zauberfinger auf den wahren Puls des Lebens, und zuvorkommend mühte sich der Apparat der menschlichen Nerven, dem federnden Lauf des schnellen blauen Tiers zu entsprechen. Sie fuhren die Dame Street entlang. Es herrschte ein ungewöhnlicher Verkehr auf der Straße, der Lärm hupender Automobilisten und ungeduldig klingelnder Trambahnfahrer. In der Nähe der Bank hielt Seguin, und Jimmy und sein Freund stiegen aus. Eine kleine Menschenmenge versammelte sich auf dem Gehsteig, um dem schnaufenden Motor Reverenz zu erweisen. Die vier wollten am Abend in Seguins Hotel dinieren. Und in der Zwischenzeit sollten Jimmy und sein Freund, der bei ihm wohnte, nach Hause gehen und sich umziehen. Der Wagen setzte sich langsam in Richtung Grafton Street in Bewegung, während sich die beiden jungen Männer durch die dichte Menge der Gaffer einen Weg bahnten. Sonderbar enttäuscht, nun wieder ihre Glieder zu gebrauchen, gingen sie nach Norden, während die Stadt ihre fahlen Lichtkugeln über ihnen in den Dunst des Sommerabends hängte. Bei Jimmy zu Hause war dieses Dinner zu einem Ereignis erklärt worden. In einen gewissen Stolz mischte sich bei seinen Eltern Ängstlichkeit und auch ein gewisses Bedürfnis, fünf gerade sein zu lassen, denn wenigstens das bewirken die Namen großer Städte des Auslands. Jimmy sah in seiner Abendkleidung außerdem sehr gut aus, und als er auf dem Flur stand und den Schleifen seines Binders das letzte Gleichgewicht gab, mochte sein Vater sogar eine geschäftliche Genugtuung darüber verspürt haben, dass er seinem Sohn Eigenschaften mitgegeben hatte, die sonst käuflich kaum zu erwerben sind. Sein Vater war darum ungewöhnlich liebenswürdig zu Villonot, und sein Gebaren drückte aufrichtige Hochachtung vor ausländischen Errungenschaften aus. Aber der Ungar, den langsam ein heftiges Verlangen nach seinem Dinner ankam, wusste diese Feinfühligkeit seines Gastgebers wahrscheinlich nicht zu würdigen. Das Dinner war exzellent. Exquisit. Seguin, so konstatierte Jimmy, war ein Feinschmecker. Die Gesellschaft wurde durch einen jungen Engländer namens Rolfe vergrößert, den Jimmy bei Seguin in Cambridge kennengelernt hatte. Die jungen Männer soupierten in einem behaglichen, von elektrischen Kerzenlampen erleuchteten Raum. Sie redeten sprudelnd und so gut wie ohne Hemmungen. Jimmy, dessen Fantasie sich entzündete, sah die muntere Jugend der Franzosen als elegante Ranken auf dem soliden Balkenwerk der Umgangsform des Engländers. Ein anmutiges Bild, das er da gefunden hatte, dachte er, und ein richtiges dazu. Er bewunderte das Geschick, mit dem ihr Gastgeber die Unterhaltung lenkte. Die fünf jungen Herren hatten verschiedene Neigungen und ihre Zungen hatten sich gelöst. Mit immenser Hochachtung begann Villonot dem leicht erstaunten Engländer die Schönheiten des englischen Madrigals zu enthüllen, bedauerte nur, dass die alten Instrumente verloren gegangen seien. Nicht ganz von ungefähr unternahm Rivière es, Jimmy den Triumph der französischen Mechaniker auseinanderzusetzen. Die volltönende Stimme des Ungarn war drauf und dran, höhnisch über die falschen Lauten der romantischen Maler zu obsiegen, als Seguin seine Herde in die Politik trieb. Hier befanden sie sich alle auf vertrautem Boden. Animiert fühlte Jimmy den begrabenen Eifer seines Vaters in sich lebendig werden. Das rüttelte endlich auch den apathischen Rolfe wach. Der Raum wurde doppelt so heiß, und Seguins Aufgabe wurde mit jedem Augenblick schwieriger, sogar persönliche Gehässigkeiten drohten. Der alerte Gastgeber hob bei passender Gelegenheit sein Glas auf die Menschheit, und als man darauf getrunken hatte, riss er bedeutungsvoll ein Fenster auf. An jenem Abend trug die Stadt die Maske einer Kapitale. In einer schwachen Wolke aromatischen Rauches schlenderten die fünf jungen Herren am Stephen's Green entlang. Sie sprachen laut und lustig, und ihre Mäntel hingen lose über ihre Schultern. Die Leute machten ihnen Platz. An der Ecke Grafton Street setzte ein kleiner, dicker Mann zwei hübsche Damen in einen Wagen und übergab sie der Obhut eines anderen dicken Mannes. Der Wagen fuhr davon und der kleine Dicke wurde der Gesellschaft ansichtig. »André? Das ist ja Farley.« Ein Wortschwall ergoss sich. Farley war Amerikaner. Keiner wusste genau, wovon eigentlich die Rede war. Villonot und Rivière waren die lautesten, aber sie alle waren aufgeregt. Sie kletterten in einen Wagen und drängten sich unter viel Gelächter zusammen. Zur Musik fröhlicher Schellen fuhren sie an der Menge vorbei, die nun in weichen Farben verschwamm. Auf dem Bahnhof Westland Row nahmen sie den Zug. Und schon ein paar Sekunden später, so kam es Jimmy vor, traten sie aus dem Bahnhof Kingstown. Der Mann an der Sperre grüßte Jimmy. Er war ein alter Mann. »Schöner Abend, Herr.« Es war ein heiterer Sommerabend. Der Hafen lag wie ein gedunkelter Spiegel zu ihren Füßen. Untergehakt gingen sie auf ihn zu, sangen im Chor »Cadet Roussel« und stampften mit den Füßen bei jedem »Ho, ho, ho, hey, vraiment«. Auf der Helling stiegen sie in ein Ruderboot und fuhren zu der Yacht des Amerikaners hinüber. Dort sollte es ein Souper, Musik und Kartenspiel geben. Villonot sagte mit Überzeugung, es ist schön. In der Kajüte war ein Klavier. Villonot spielte für Farley und Rivière einen Walzer, bei dem Farley den Kavalier und Rivière die Dame abgab. Dann eine volkstümliche Quadrille-Improvisation, zu der die Männer neue Figuren erfanden. Was für ein Spaß! Jimmy übernahm seine Rolle mit Fleiß. Endlich lernte er hier das Leben kennen. Dann kam Farley außer Atem und rief Halt. Ein Mann brachte ein leichtes Souper herein, und um der Form willen setzten sich die jungen Männer dazu nieder. Aber sie tranken. So war es die Art der Bohème. Sie tranken auf Irland, England, Frankreich, Ungarn, die Vereinigten Staaten von Amerika. Jimmy hielt eine Rede, eine lange Rede, bei der Villonot, wann immer es eine Pause gab, »Bravo, bravo«, sagte. Es wurde mächtig geklatscht, als er sich setzte. Es musste eine gute Rede gewesen sein. Fali klatschte ihm auf den Rücken und lachte laut. Was für heitere Kumpane. Was für eine gesellige Runde. Karten, Karten. Der Tisch wurde freigemacht. Villonneau kehrte still an sein Klavier zurück und improvisierte für sie. Die anderen stürzten sich kühn in das Abenteuer und spielten Spiel auf Spiel. Sie tranken auf die Herzdame und die Karo-Dame. Jimmy fühlte dunkel, dass es an Publikum fehlte. Der Geist sprühte. Es wurde sehr hoch gespielt und Papier begann hin und her zu gehen. Jimmy wusste nicht genau, wer gewann, aber er wusste, dass er verlor. Doch das war seine eigene Schuld, denn häufig irrte er sich in seinen Karten und die anderen mussten die Schuldscheine für ihn ausrechnen. Es waren Mordskerle, doch er wünschte, sie würden aufhören. Es wurde spät. Einer brachte einen Toast auf die Yacht »The Belle of Newport« aus und dann schlug jemand ein großes Spiel zum Abschluss vor. Das Klavierspiel hatte aufgehört. Villonneau musste hinauf an Deck gegangen sein. Es war ein schreckliches Spiel. Kurz vor Schluss unterbrachen sie es, um auf ihr Glück zu trinken. Jimmy begriff, dass das Spiel zwischen Roth und Seguin ging. Was für eine Aufregung. Auch Jimmy war aufgeregt. Er würde natürlich verlieren. Wie viel Schulden hatte er schon gemacht? Die Männer standen auf, um redend und gestikulierend die letzten Stiche auszuspielen. Roth gewann. Die Kajüte erzitterte unter den Hochrufen der jungen Männer und die Karten wurden zusammengerafft. Dann begann sie einzusammeln, was sie gewonnen hatten. Farley und Jimmy hatten am meisten verloren. Er wusste, am Morgen würde er bereuen. Aber im Augenblick freute er sich über die Ruhe. Freute er sich über die dunkle Betäubung, die seine Torheit zudecken würde. Er lehnte die Ellbogen auf den Tisch, stützte den Kopf in die Hände und zählte die Schläge der Schläfen. Die Kajütentür ging auf und in einem Streifen grauen Lichts sah er den Ungarn stehen. »Der Tag bricht an, meine Herren.« Nach dem Rennen mit Florian Fischer, Christian Friedl, Paul Herwig und Nico Holonitsch. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.